Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft. Zum Start der Sendung aber nach Brüssel, wo sich die EU-Kommission hartnäckig und immer wieder gerne mit den Internetkonzernen anlegt. Was in Fragen des Verbraucherschutzes besonders mühsam ist, denn der ist Sache der Mitgliedstaaten. Da kann Brüssel nur rügen und mahnen, was absehbar keinen durchschlagenden Erfolg haben kann, aber auch nicht ganz wirkungslos ist, wie Peter Kapern berichtet. Im November 2016 waren die Verbraucherschutzbehörden der EU-Mitgliedstaaten bei Facebook, Twitter und Co. vorstellig geworden. Sie forderten die Internetgiganten auf, ihre Nutzungsbedingungen den Regeln des europäischen Verbraucherschutzes anzupassen. Außerdem verlangten sie, dass die Unternehmen Abteilungen schaffen, die gegen illegale kommerzielle Inhalte in ihren sozialen Netzwerken vorgehen. Jetzt, 15 Monate später, überprüfte die EU-Kommission, was der Vorstoß der Verbraucherschützer gebracht hat. Die Bilanz, so EU-Kommissionssprecher Margarete Skinas, fällt ernüchternd aus. Wir haben herausgefunden, dass soziale Netzwerke, nämlich Facebook und Twitter, die Forderungen nur teilweise umgesetzt haben. Lediglich Google habe alle Anforderungen der europäischen Verbraucherschützer akzeptiert, während Facebook und Twitter, so teilte es die EU-Kommission heute mit, immer noch Inhalte löschen, die von Usern hochgeladen worden sind, ohne Begründungen zu liefern und ohne die Möglichkeit zum Widerspruch einzuräumen. Darüber hinaus ändert Twitter regelmäßig seine Nutzungsbedingungen, ohne die User darüber zu informieren. Außerdem bemängelt die EU-Kommission, dass Twitter Nutzerkonten ohne stichhaltige Begründung und ohne Benachrichtigung der betroffenen User schließt. Dies könne so nicht bleiben, sagt der grüne Europaabgeordnete Jan-Philipp Albrecht. Wenn Verbraucherinnen und Verbraucherinnen gar nicht erst mitbekommen, dass Nutzungsbedingungen geändert wurden oder Inhalte von ihnen selber gelöscht wurden, dann werden ihre Rechte natürlich ignoriert, weil sie gar nicht in der Lage sind, sie überhaupt geltend zu machen. Immerhin, so die EU-Kommission, nutzen 250 Millionen Menschen in der Europäischen Union, also jeder zweite EU-Bürger, soziale Medien. Sie alle würden davon profitieren, wenn die US-Konzerne lückenlos die Regeln des europäischen Verbraucherschutzes einhalten würden. Jan-Philipp Albrecht. Unternehmen wie Facebook und Twitter müssten bei jeder Änderung von Nutzungsbedingungen nicht nur sichtbar darüber informieren, das heißt also nicht in langen Erklärungen mit einer E-Mail, sondern so, dass die Nutzer bei der Nutzung tatsächlich einfach erklärt bekommen, was sich jetzt geändert hat. Einige der ursprünglichen Forderungen der EU-Kommission haben die Internetunternehmen mittlerweile umgesetzt. So akzeptieren die US-Konzerne nun, dass für ihre europäischen User die europäischen Verbraucherschutzregeln gelten. Und sie kennzeichnen die kommerziellen Inhalte ihrer Angebote so, wie es der europäische Verbraucherschutz verlangt. Nun will die EU-Kommission dafür sorgen, dass auch die übrigen Forderungen von Twitter und Facebook noch umgesetzt werden. Um das zu erreichen, kann Brüssel aber nur Druck auf die nationalen Behörden ausüben, weil der Verbraucherschutz weiterhin in den Händen der Regierungen der Mitgliedstaaten liegt. Die Verbraucher müssen darauf vertrauen können, dass die Verbraucherschutzbehörden, die Aufsichtsbehörden auch in Deutschland diese Regeln umsetzen. Und deswegen ist es richtig, dass die Kommission jetzt die Behörden der Mitgliedsländer auch in Deutschland daran erinnert, dass sie dieser Pflicht nachkommen. Im Zweifelsfall, so der grüne Europaabgeordnete Jan-Philipp Albrecht, müsse die EU-Kommission den Mitgliedstaaten sogar mit Strafen drohen, wenn die keinen ausreichenden Druck auf die Internetkonzerne ausüben. Aus Brüssel war das Peter Kapern.